Randnotizen. Begegnung. Mama, warum siehst du aus wie ein Waldmensch? Weil immer und ewig, ganz plötzlich, gerade jetzt, im Spiegel, Kaspar Hauser, Zeit verwirrt, das wilde, das begrabene, das irrende Kind. Quer, nicht von hier, beschädigt, singt im Diskant kein Kindertotenlied. Viva, normalo, du ahnst nichts. Inklusion, na super, euer Diskurs herrscht, tötet und Feuer fressen den Wald.